Nathan der Weise, vierter Aufzug, erster Auftritt. Szene in den Kreuzgängen des Klosters. Der Klosterbruder und bald darauf der Tempelherr. Klosterbruder. Ja, ja, er hat schon recht, der Patriarch. Es hat mir freilich noch von alledem nicht viel gelingen wollen, was er mir so aufgetragen. Warum trägt er mir auch lauter solche Sachen auf? Ich mag nicht fein sein, mag nicht überreden, mag mein Näschen nicht in alles stecken, mag mein Händchen nicht in allem haben. Bin ich darum aus der Welt geschieden, ich für mich, um mich für andere mit der Welt noch erst recht zu verwickeln? Tempelherr, mit Hast auf ihn zukommend. Guter Bruder, da seid ihr ja, ich hab euch lange schon gesucht. Klosterbruder. Mich, Herr? Tempelherr. Ihr kennt mich schon nicht mehr. Klosterbruder. Doch, doch, ich glaubte nur, daß ich den Herrn in meinem Leben wieder nie zu sehen bekommen würde, denn ich hoffte es zu dem lieben Gott. Der liebe Gott, der weiß, wie sauer mir der Antrag ward, den ich dem Herrn zu tun verbunden war. Er weiß, ob ich gewünscht, ein offenes Ohr bei euch zu finden, weiß, wie sehr ich mich gefreut, im Innersten gefreut, dass ihr so rund das alles ohne viel Bedenken von euch wiest, was einem Ritter nicht geziemt. Nun kommt ihr doch, nun hat's doch nachgewirkt. Tempelherr, ihr wisst es schon, warum ich komme? Kaum weiß ich es selbst. Klosterbruder, ihr habt's nun überlegt, habt nun gefunden, daß der Patriarch so Unrecht doch nicht hat, daß er und Geld durch seinen Anschlag zu gewinnen, daß ein Feind ist, wenn er unser Engel auch siebenmal gewesen wäre. Das habt ihr nun mit Fleisch und Blut erwogen und kommt und tragt euch wieder an. Ach Gott! Tempelherr, mein frommer, lieber Mann, gebt euch zufrieden, deswegen komm ich nicht, deswegen will ich nicht den Patriarchen sprechen. Noch denk ich über jenen Punkt, wie ich gedacht, und wollt um alles in der Welt die gute Meinung nicht verlieren, deren mich ein so grader, frommer, lieber Mann einmal gewürdiget. Ich komme bloß, den Patriarchen über eine Sache um Rat zu fragen. Klosterbruder, ihr den Patriarchen, ein Ritter, einen Pfaffen? Sich schüchtern umsehend. Tempelherr, ja, die Sach ist ziemlich pfeffig. Klosterbruder, gleichwohl fragt der Pfaffe den Ritter nie, die Sache sei auch noch so ritterlich. Tempelherr, weil er das Vorrecht hat, sich zu vergehen, daß unser einer ihm nicht sehr beneidet. Freilich, wenn ich nur für mich zu handeln hätte, freilich, wenn ich Rechenschaft nur mir zu geben hätte, was braucht ich euers Patriarchen? Aber gewisse Dinge will ich lieber schlecht nach anderer Willen machen, als allein nach meinem Gut. Zudem, ich seh nun wohl, Religion ist auch Partei, und wer sich drob auch noch so unparteiisch glaubt, hält, ohn es selbst zu wissen, doch nur seiner die Stange, weil das einmal nun so ist, wird's so wohl recht sein. Klosterbruder, dazu schweig ich lieber, denn ich versteh den Herrn nicht recht. Tempelherr, und doch, lass sehen, warum mir eigentlich zu tun, um Machtspruch oder Rat, um lautern oder gelehrten Rat? Ich dank euch, Bruder, dank euch für den guten Wink. Was, Patriarch? Seid ihr mein Patriarch? Ich will ja doch den Christen mehr im Patriarchen als den Patriarchen in dem Christen fragen. Die Sach ist die, Klosterbruder. Nicht weiter, Herr, nicht weiter. Wozu? Der Herr verkennt mich. Wer viel weiß, hat viel zu sorgen, und ich habe ja mich einer Sorge nur gelobt. O Gott, hört, seht, dort kommt zu meinem Glück er selbst, bleibt hier nur stehen. Er hat euch schon erblickt. Zweiter Auftritt. Der Patriarch, welcher mit allem geistlichen Pomp den einen Kreuzgang heraufkömmt, und die vorigen, Tempelherr. Ich wich ihm lieber aus, wär nicht mein Mann, ein dicker, roter, freundlicher Prälat, und welcher Prunk, Klosterbruder. Ihr solltet ihn erst sehen, nach Hofe sich erheben, itzo, kommt er nur von einem Kranken. Tempelherr, wie sich da nicht Saladin wird schämen müssen. Patriarch, indem er näher kommt, winkt dem Bruder. Hier, das ist ja wohl der Tempelherr. Was will er? Klosterbruder, weiß nicht. Patriarch, auf ihn zugehend, indem der Bruder und das Gefolge zurücktreten. Nun, Herr Ritter, sehr erfreut, den braven jungen Mann zu sehen, ei, noch sogar jung, nun, mit Gottes Hilfe, daraus kann etwas werden. Tempelherr, mehr ehrwürdiger Herr, wohl schwerlich als schon ist, und eher noch, was weniger. Patriarch, ich wünsche wenigstens, daß so ein frommer Ritter lange noch der lieben Christenheit, der Sache Gottes, zu Ehr und Frommen blühen und grünen möge. Das wird denn auch nicht fehlen, wenn nur fein die junge Tapferkeit dem reifen Rate des Alters folgen will. Womit wär sonst dem Herrn zu dienen? Tempelherr, mit dem Nämlichen, woran es meiner Jugend fehlt, mit Rat. Patriarch, recht gern, nur ist der Rat auch anzunehmen. Tempelherr, doch blindlings nicht. Patriarch, wer sagt denn das? Ei, freilich muß niemand die Vernunft, die Gott ihm gab, zu brauchen unterlassen, wo sie hingehört. Gehört sie aber überall denn hin? O nein! Zum Beispiel, wenn uns Gott durch einen seiner Engel, ist zu sagen, durch einen Diener seines Worts, ein Mittel bekannt zu machen würdiget, das Wohl der ganzen Christenheit, das Heil der Kirche, auf irgendeine ganz besondere Weise zu fördern, zu befestigen, wer darf sich da noch unterstehen, die Willkür des, der die Vernunft erschaffen, nach Vernunft zu untersuchen, und das ewige Gesetz der Herrlichkeit des Himmels nach den kleinen Regeln einer eiteln Ehre zu prüfen? Doch hiervon genug. Was ist es denn, worüber unsern Rat für itzt der Herr verlangt? Tempelherr, gesetzt, ehrwürdger Vater, ein Jude hätt ein einzig Kind, es sei ein Mädchen, das er mit der größten Sorgfalt zu allem Guten auferzogen, das er liebe mehr als seine Seele, das ihn wieder mit der frömmsten Liebe liebe. Und nun wird unser einem hinterbracht, dies Mädchen sei des Juden Tochter nicht. Er hab es in der Kindheit aufgelesen, gekauft, gestohlen, was ihr wollt. Man wisse, das Mädchen sei ein Christenkind und sei getauft. Der Jude hab es nur als Jüdin erzogen, lass es nur als Jüdin und als seine Tochter so verharren, sagt, ehrwürdger Vater, was wär hierbei wohl zu tun? Patriarch: Mich schaudert, doch zu allererst erkläre sich der Herr, ob so ein Fall ein Faktum oder eine Hypothese, das ist zu sagen, ob der Herr sich das nur bloß so dichtet oder ob's geschehen und fortfährt zu geschehen. Tempelherr: Ich glaubte, das sei eins, um euer hochehrwürden Meinung bloß zu vernehmen. Patriarch: Eins? Da sehe der Herr, wie sich die stolze menschliche Vernunft im Geistlichen doch irren kann. Mitnichten, denn ist der vorgetragne Fall nur so ein Spiel des Witzes, so verlohnt es sich der Mühe nicht, im Ernst ihn durchzudenken. Ich will den Herrn damit auf das Theater verwiesen haben, wo dergleichen pro et contra sich mit vielem Beifall könnte behandeln lassen. Hat der Herr mich aber nicht bloß mit einer theatralschen Schnurre zum Besten, ist der Fall ein Faktum, hätt er sich wohl gar in unserer Diözes, in unserer lieben Stadt Jerusalem, eräugnet, ja, alsdann. Tempelherr: Und was alsdann? Patriarch: Dann wäre mit dem Judenfördersamst die Strafe zu vollziehen, die päpstliches und kaiserliches Recht so einem Frevel, so einer Lastertat bestimmen. Tempelherr: So? Patriarch: Und zwar bestimmen, ob besagte Rechte dem Juden, welcher einen Christen zur Apostasie verführt, den Scheiterhaufen, den Holzstoß. Tempelherr: So? Patriarch: Und wie viel mehr dem Juden, der mit Gewalt ein armes Christenkind dem Bunde seiner Taufe entreißt, denn ist nicht alles, was man Kindern tut, Gewalt? Zu sagen, ausgenommen, was die Kirch an Kindern tut. Tempelherr: Wenn aber nun das Kind, erbarmte seiner sich der Jude nicht, vielleicht im Elend umgekommen wäre? Patriarch: Tut nichts, der Jude wird verbrannt, denn besser, es wäre hier im Elend umgekommen, als daß zu seinem ewigen Verderben es so gerettet ward. Zudem, was hat der Jude Gott denn vorzugreifen? Gott kann, wen er retten will, schon ohn ihn retten. Tempelherr: Auch trotz ihm sollt ich meinen selig machen. Patriarch: Tut nichts, der Jude wird verbrannt. Tempelherr: Das geht mir nah, besonders da man sagt, er habe das Mädchen nicht sowohl in seinem als vielmehr in keinem Glauben auferzogen und sie von Gott nicht mehr, nicht weniger gelehrt, als der Vernunft genügt. Patriarch: Tut nichts, der Jude wird verbrannt. Ja, wer allein schon dieser wegen wert, dreimal verbrannt zu werden. Was, ein Kind ohn allen Glauben erwachsen lassen? Wie, die große Pflicht zu glauben, ganz und gar ein Kind nicht lehren? Das ist zu arg. Mich wundert sehr, Herr Ritter, euch selbst. Tempelherr: Ehrwürdger Herr, das Übrige, wenn Gott will, in der Beichte will gehen. Patriarch: Was, mir nun nicht einmal Rede stehn, den Bösewicht, den Juden mir nicht nennen, mir ihn nicht zur Stelle schaffen? Oh, da weiß ich Rat, ich geh sogleich zum Sultan. Saladin vermöge der Kapitulation, die er beschworen, muss uns schützen, bei allen Rechten, allen Lehren schützen, die wir zu unserer allerheiligsten Religion nur immer rechnen dürfen. Gottlob, wir haben das Original, wir haben seine Hand, sein Siegel, wir... Auch mache ich ihm gar leicht begreiflich, wie gefährlich selber für den Staat es ist, nichts glauben. Alle bürgerliche Bande sind aufgelöset, sind zerrissen, wenn der Mensch nichts glauben darf. Hinweg, hinweg mit solchem Frevel. Tempelherr, schade, dass ich nicht den trefflichen Sermon mit besserer Muße genießen kann. Ich bin zum Saladin gerufen. Patriarch. Ja? Nun so. Nun freilich. Dann Tempelherr. Ich will den Sultan vorbereiten, wenn es eurer Hochehrwürden so gefällt. Patriarch. Oh, oh! Ich weiß, der Herr hat Gnade gefunden vor Saladin. Ich bitte meiner nur im Besten bei ihm eingedenk zu sein. Mich treibt der Eifer Gottes lediglich. Was ich zu viel tu, tu ich ihm. Das wolle doch ja der Herr erwägen. Und nicht wahr, Herr Ritter, das vorhin erwähnte von dem Juden, war nur ein Problema, ist zu sagen. Tempelherr, ein Problema, geht ab. Patriarch, dem ich tiefer doch auf den Grund zu kommen suchen muß. Das wär so wiederum ein Auftrag für den Bruder Bonafides. Hier, mein Sohn. Er spricht im Abgehen mit dem Klosterbruder. Dritter Auftritt. Szene, ein Zimmer im Palaste des Saladin, in welches von Sklaven eine Menge Beute getragen und auf dem Boden nebeneinander gestellt werden. Saladin und bald darauf Sitta. Saladin, der dazukommt. Nun wahrlich, das hat noch kein Ende. Ist des Dings noch viel zurück? Ein Sklave. Wohl noch die Hälfte. Saladin. So tragt das Übrige zu Sitta. Und wo bleibt Al-Hafi? Das hier soll sogleich Al-Hafi zu sich nehmen. Oder ob ich's nicht vielmehr dem Vater schicke. Hier fällt mir es doch nur durch die Finger. Zwar, man wird wohl endlich hart, und nun gewiß soll's Künste kosten, mir viel abzuzwacken. Bis wenigstens die Gelder aus Ägypten zur Stelle kommen, mag das Armut sehen, wie's fertig wird. Die Spenden bei dem Grabe, wenn die nur fortgehen, wenn die Christenpilger mit leeren Händen nur nicht abziehen dürfen, wenn nur... Sitta, was soll nun das? Was soll das Geld bei mir? Saladin, mach dich davon bezahlt und leg auf Vorrat, wenn was übrig bleibt. Sitta, ist Nathan noch mit dem Tempelherrn nicht da? Saladin, er sucht ihn aller Orten. Sitta, sieh doch, was ich hier, indem mir so mein alt Geschmeide durch die Hände geht, gefunden, ihm ein klein Gemälde zeigend. Saladin, ha, mein Bruder, das ist er, war er, ah, ah, wackerer, lieber Junge, dass ich dich so früh verlor, was hätt ich erst mit dir, an deiner Seite erst unternommen. Sitta, lass mir das Bild, auch kenn ich's schon. Er gab es deiner Eltern Schwester, seiner Lilla, die eines Morgens ihn so ganz und gar nicht aus den Armen lassen wollt. Es war der letzte, den er ausritt. Ah, ich ließ ihn reiten, und allein. Ah, Lilla starb vor Gram und hat mir's nie vergeben, daß ich so allein ihn reiten lassen. Er blieb weg. Sitta, der arme Bruder. Saladin, lass nur gut sein, einmal bleiben wir doch alle weg. Zudem, wer weiß, der Tod ist's nicht allein, der einem Jüngling seiner Art das Ziel verrückt. Er hat der Feinde mehr, und oft erliegt der Stärkste gleich dem Schwächsten. Nun, sei ihm, wie ihm sei, ich muß das Bild doch mit dem jungen Tempelherrn vergleichen, muß doch sehen, wie viel mich meine Phantasie getäuscht. Sitta, nur darum bring ich's. Aber gib doch, gib, ich will dir das wohl sagen, das versteht ein weiblich Aug am besten. Saladin, zu einem Türsteher, der hereintritt. Wer ist da? Der Tempelherr. Er komm. Sitta, euch nicht zu stören, ihn mit meiner Neugier nicht zu irren. Sie setzt sich seitwärts auf einen Sofa und lässt den Schleier fallen. Saladin, gut so, gut. Und nun sein Ton, wie der wohl sein wird. Assads Ton schläft auch wohl wo in meiner Seele noch. Vierter Auftritt, der Tempelherr und Saladin. Tempelherr, ich, dein Gefangener, Sultan. Saladin, mein Gefangener? Wem ich das Leben schenke, werd ich dem nicht auch die Freiheit schenken. Tempelherr, was dir ziemt zu tun, ziemt mir erst zu vernehmen, nicht vorauszusetzen. Aber, Sultan, Dank, besondern Dank, dir für mein Leben zu beteuern, stimmt mit meinem Stand und meinem Charakter nicht. Es steht in allen Fällen zu deinen Diensten wieder. Saladin, braucht es nur nicht wieder mich. Zwar ein paar Hände mehr, die gönnt ich meinem Feinde gern, allein ihm so ein Herz auch mehr zu gönnen, fällt mir schwer. Ich habe mich mit dir in nichts betrogen, braver junger Mann, du bist mit Seel und Leib mein Assad. Sieh, ich könnte dich fragen, wo du denn die ganze Zeit gesteckt, in welcher Höhle du geschlafen, in welchem Ginnistan, von welcher guten Dief diese Blume fort und fort so frisch erhalten worden. Sieh, ich könnte dich erinnern wollen, was wir dort und dort zusammen ausgeführt. Ich könnte mit dir zanken, dass du ein Geheimnis doch vor mir gehabt, ein Abenteuer mir doch unterschlagen. Ja, das könnt ich, wenn ich dich nur säh und nicht auch mich. Nun, mag's, von dieser süßen Träumerei ist immer doch so viel wahr, dass mir in meinem Herbst ein Assad wieder blühen soll. Du bist es doch zufrieden, Ritter. Tempelherr, alles, was von dir mir kömmt, sei, was es will, das lag als Wunsch in meiner Seele. Saladin, lass uns das sogleich versuchen. Bleibst du wohl bei mir, um mir, als Christ, als Muselmann, gleich viel, im weißen Mantel oder Yamalong, im Tulban oder deinem Filze, wie du willst, gleich viel. Ich habe nie verlangt, dass allen Bäumen eine Rinde wachse. Tempelherr, sonst wärst du wohl auch schwerlich, wer du bist, der Held, der lieber Gottes Gärtner wäre. Saladin, nun dann, wenn du nicht schlechter von mir denkst, so wären wir ja halb schon richtig. Tempelherr, ganz. Saladin, ihm die Hand bietend. Ein Wort, Tempelherr, einschlagend. Ein Mann, hiermit empfange mehr, als du mir nehmen konntest, ganz der deine. Saladin, Zu viel Gewinn für einen Tag, zu viel. Kam er nicht mit? Tempelherr. Wer? Saladin. Nathan. Tempelherr. Frostig. Nein, ich kam allein. Saladin. Welch eine Tat von dir und welch ein weises Glück, daß eine solche Tat zum Besten eines solchen Mannes ausschlug. Tempelherr. Ja, ja. Saladin. So kalt? Nein, junger Mann, wenn Gott was Gutes durch uns tut, muß man so kalt nicht sein, selbst aus Bescheidenheit so kalt nicht scheinen wollen. Tempelherr, daß doch in der Welt ein jedes Ding so manche Seiten hat, von denen oft sich gar nicht denken läßt, wie sie zusammenpassen. Saladin, halte dich nur immer an die Best und preise Gott, der weiß, wie sie zusammenpassen. Aber wenn du so schwierig sein willst, junger Mann, so werd auch ich ja wohl auf meiner Hut mich mit dir halten müssen. Leider bin auch ich ein Ding von vielen Seiten, die oft nicht so recht zu passen scheinen mögen. Tempelherr. Das schmerzt, denn Argwohn ist so wenig sonst mein Fehler. Saladin. Nun, so sage doch, mit wem du's hast. Es schien ja gar mit Nathan. Wie? Auf Nathan Argwohn, du? Erklär dich, sprich, komm, gib mir deines Zutrauens erste Probe. Tempelherr. Ich habe wieder Nathan nichts. Ich zürn allein mit mir. Saladin. Und über was? Tempelherr. Das mir geträumt. Ein Jude kann auch wohl ein Jude zu sein verlernen. Das mir wachend so geträumt. Saladin. Heraus mit diesem wachen Traume. Tempelherr. Du weißt von Nathans Tochter, Sultan, was ich für sie tat, das tat ich, weil ich's tat, zu stolz, Dank einzuernten, wo ich ihn nicht sähete, verschmäht ich Tag für Tag, das Mädchen noch einmal zu sehen. Der Vater war fern, er kömmt, er hört, er sucht mich auf, er dankt, er wünscht, daß seine Tochter mir gefallen möge, spricht von Aussicht, spricht von heitern Fernen. Nun, ich lasse mich beschwatzen, komme, sehe, finde wirklich ein Mädchen. Ah, ich muß mich schämen, Sultan. Saladin, dich schämen, daß ein Judenmädchen auf dich Eindruck machte? Doch wohl nimmermehr. Tempelherr, daß diesem Eindruck auf das liebliche Geschwätz des Vaters hin mein rasches Herz so wenig Widerstand entgegensetzte. Ich tropf, ich sprang zum zweiten Mal ins Feuer, denn nun warb ich, und nun ward ich verschmäht. Saladin, verschmäht? Tempelherr, der weise Vater schlägt nun wohl mich platterdings nicht aus, der weise Vater muß aber doch sich erst erkunden, erst besinnen. Allerdings tat ich denn das nicht auch, erkundete, besann ich denn mich erst nicht auch, als sie im Feuer schrie, fürwahr, bei Gott, es ist doch gar was Schönes, so weise, so bedächtig sein. Saladin. Nun, nun, so sieh doch einem Alten etwas nach. Wie lange können seine Weigerungen denn dauern? Wird er denn von dir verlangen, daß du erst Jude werden sollst? Tempelherr. Wer weiß? Saladin. Wer weiß? Der diesen Nathan besser kennt. Tempelherr. Der Aberglaub, in dem wir aufgewachsen, verliert, auch wenn wir ihn erkennen, darum doch seine Macht nicht über uns, es sind nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten. Saladin, sehr reif bemerkt, doch Nathan wahrlich, Nathan, Tempelherr, der Aberglauben schlimmster ist, den seinen für den erträglichern zu halten. Saladin, mag wohl sein, doch Nathan, Tempelherr, dem allein die blöde Menschheit zu vertrauen, bis sie hellern Wahrheitstag gewöhne. Dem allein? Saladin, gut, aber Nathan, Nathans Los ist diese Schwachheit nicht. Tempelherr, so dacht ich auch, wenn gleichwohl dieser Ausbund aller Menschen so ein gemeiner Jude wäre, daß er Christenkinder zu bekommen suche, um sie als Juden aufzuziehen, wie dann? Saladin, wer sagt ihm so was nach? Tempelherr, das Mädchen selbst, mit welcher er mich körnt, mit deren Hoffnung er gern mir zu bezahlen schiene, was ich nicht umsonst für sie getan soll haben, dies Mädchen selbst ist seine Tochter nicht, ist ein verzettelt Christenkind. Saladin, dass er dem ungeachtet dir nicht geben wollte. Tempelherr, heftig, woll oder wolle nicht, er ist entdeckt, der tolerante Schwätzer ist entdeckt, ich werde hinter diesen jüdschen Wolf im philosophischen Schafpelz Hunde schon zu bringen wissen, die ihn zausen sollen. Saladin, ernst, sei ruhig, Christ. Tempelherr, was, ruhig, Christ, wenn Jud und Muselmann auf Jud auf Muselmann bestehen, soll allein der Christ den Christen nicht machen dürfen? Saladin, noch ernster, ruhig, Christ. Tempelherr, gelassen, ich fühle des Vorwurfs ganze Last, die Saladin in diese Sülbe presst. Ah, wenn ich wüsste, wie Assad sich an meiner Stelle hierbei genommen hätte. Saladin, nicht viel besser, vermutlich ganz so brausend. Doch, wer hat denn dich auch schon gelehrt, mich so wie er mit einem Worte zu bestechen? Freilich, wenn alles sich verhält, wie du mir sagest, kann ich mich selber kaum in Nathan finden. Indes, er ist mein Freund, und meiner Freunde muß keiner mit dem andern hadern. Lass dich weisen, geh behutsam, gib ihn nicht sofort den Schwärmern deines Pöbels preis. Verschweig, was deine Geistlichkeit an ihm zu rächen mir so nahe legen würde. Sei keinem Juden, keinem Muselmanne zum Trotz ein Christ. Tempelherr, bald wär's damit zu spät, doch dank der Blutbegier des Patriarchen des Werkzeug mir zu werden graute. Saladin, wie? Du kamst zum Patriarchen eher als zu mir? Tempelherr, im Sturm der Leidenschaft, im Wirbel der Unentschlossenheit, verzeih, du wirst von deinem Assad, fürcht ich, ferner nun nichts mehr in mir erkennen wollen. Saladin, wär es diese Furcht nicht selbst, mich dünkt, ich weiß, aus welchen Fehlern unsere Tugend keimt. Pfleg diese ferner nur, und jene sollen bei mir dir wenig schaden. Aber geh, such du nun Nathan, wie er dich gesucht, und bring ihn her. Ich muß euch doch zusammen verständigen. Wer, um das Mädchen dir im Ernst zu tun, sei ruhig, sie ist dein. Auch soll es Nathan schon empfinden, daß er ohne Schweinefleisch ein Christenkind erziehen dürfen. Geh! Der Tempelherr geht ab und Sitta verlässt den Sofa. Fünfter Auftritt, Saladin und Sitta. Sitta, ganz sonderbar. Saladin, Geld, Sitta, muß mein Assad nicht ein braver, ein schöner junger Mann gewesen sein? Sitta, wenn er so war und nicht zu diesem Bilde der Tempelherr vielmehr gesessen, aber wie hast du doch vergessen können, dich nach seinen Eltern zu erkundigen? Saladin, und insbesondere wohl nach seiner Mutter, ob seine Mutter hier zu Lande nie gewesen sei, nicht wahr? Sitta, das machst du gut. Saladin, o, möglicher wär nichts, denn Assad war bei hübschen Christendamen so willkommen, auf hübsche Christendamen so erpicht, daß einmal gar die Rede ging. Nun, man spricht nicht gern davon. Genug, ich hab ihn wieder, will mit allen seinen Fehlern, mit allen Launen seines weichen Herzens ihn wieder haben. O, das Mädchen muß ihm Nathan geben, meinst du nicht? Sitta, ihm geben, ihm lassen? Saladin, allerdings, was hätte Nathan, sobald er nicht ihr Vater ist, für Recht auf sie? Wer ihr das Leben so erhielt, tritt einzig in die Rechte des, der ihr es gab. Sitta, wie also, Saladin, wenn du nur gleich das Mädchen zu dir nähmst, sie nur dem unrechtmäßigen Besitzer gleich entzögest? Saladin, täte das wohl Not? Sitta, Not nun wohl eben nicht. Die liebe Neubegier treibt mich allein, dir diesen Rat zu geben, denn von gewissen Männern mag ich gar zu gern so bald wie möglich wissen, was sie für ein Mädchen lieben können. Saladin, nun, so schick und lass sie holen. Sitta, darf ich, Bruder? Saladin, nur schone Nathans. Nathan muß durchaus nicht glauben, daß man mit Gewalt ihn von ihr trennen wolle. Sitta, sorge nicht. Saladin, und ich muß schon selbst sehen, wo Al-Hafi bleibt. Sechster Auftritt. Szene, die offene Flur in Nathans Hause, gegen die Palmen zu, wie im ersten Auftritte des ersten Aufzuges. Ein Teil der Waren und Kostbarkeiten liegt ausgekramt, deren eben da selbst gedacht wird. Nathan und Daya. Daya. O, alles herrlich, alles auserlesen, o, alles, wie nur ihr es geben könnt. Wo wird der Silberstoff mit goldenen Ranken gemacht? Was kostet er? Das nenn ich noch ein Brautkleid. Keine Königin verlangt es besser. Nathan. Brautkleid? Warum Brautkleid eben? Daya. Je nun, ihr dachtet daran freilich nicht, als ihr ihn kauftet. Aber wahrlich, Nathan, der und kein anderer muß es sein. Er ist zum Brautkleid wie bestellt. Der weiße Grund, ein Bild der Unschuld, und die goldenen Ströme, die aller Orten diesen Grund durchschlängeln, ein Bild des Reichtums. Seht ihr, allerliebst, Nathan, was witzelst du mir da? Von wessen Brautkleid sinnbilderst du mir so gelehrt? Bist du denn Braut? Daya. Ich, Nathan. Nun, wer denn? Daya. Ich, lieber Gott. Nathan. Wer denn? Von wessen Brautkleid sprichst du denn? Das alles ist ja dein und keiner andern. Daya. Ist mein, soll mein sein, ist für Rächer nicht? Nathan, was ich für Rächer mitgebracht, das liegt in einem andern Ballen. Mach, nimm weg, trag deine sieben Sachen fort. Daya, Versucher, nein, wären es die Kostbarkeiten auch der ganzen Welt. Nicht rühr an, wenn ihr mir vorher nicht schwört, von dieser einzigen Gelegenheit, dergleichen euch der Himmel nicht zweimal schicken wird, Gebrauch zu machen. Nathan, Gebrauch? Von was? Gelegenheit? Wozu? Daya, o stellt euch nicht so fremd mit kurzen Worten, der Tempelherr liebt Rächer. Gebt sie ihm, so hat doch einmal eure Sünde, die ich länger nicht verschweigen kann, ein Ende. So kömmt das Mädchen wieder unter Christen, wird wieder, was sie ist, ist wieder, was sie ward. Und ihr, ihr habt mit all dem Guten, das wir euch nicht genug verdanken können, nicht Feuerkohlen bloß auf euer Haupt gesammelt. Nathan. Doch die alte Leier wieder, mit einer neuen Seite nur bezogen, die, fürcht ich, weder stimmt noch hält? Daya, wieso? Nathan, mir wär der Tempelherr schon recht, ihm gönnt ich Rächer mehr als einem in der Welt, allein nun habe nur Geduld. Daya, Geduld? Geduld ist eure alte Leier, nun wohl nicht? Nathan, nur wenig Tage noch Geduld. Sieh doch, wer kommt denn dort? Ein Klosterbruder. Geh, frag ihn, was er will. Daya, was wird er wollen? Sie geht auf ihn zu und fragt. Nathan, so gib, und eh er bittet. Wüsst ich nur, dem Tempelherrn erst beizukommen, ohne die Ursach meiner Neugier ihm zu sagen, denn wenn ich sie ihm sag, und der Verdacht ist ohne Grund, so hab ich ganz umsonst den Vater auf das Spiel gesetzt. Was ist's? Daya, er will euch sprechen. Nathan, nun, so lass ihn kommen und geh indes. Siebenter Auftritt. Nathan und der Klosterbruder. Nathan. Ich bleibe Rächers Vater doch gar zu gern. Zwar kann ich's denn nicht bleiben, auch wenn ich aufhör, es zu heißen. Ihr selbst werd ich's doch immer auch noch heißen, wenn sie erkennt, wie gern ich's wäre. Geh. Was ist zu euren Diensten, frommer Bruder? Klosterbruder, nicht eben viel. Ich freue mich, Herr Nathan, euch an noch wohl zu sehen. Nathan, so kennt ihr mich? Klosterbruder, je nun, wer kennt euch nicht? Ihr habt so manchem ja euren Namen in die Hand gedrückt. Er steht in meiner auch seit vielen Jahren. Nathan, nach seinem Beutel langend. Kommt, Bruder, kommt, ich frisch ihn auf. Klosterbruder, habt Dank, ich würd es Armern stehlen, nehme nichts, wenn ihr mir nur erlauben wollt, ein wenig euch meinen Namen aufzufrischen, denn ich kann mich rühmen, auch in eure Hand etwas gelegt zu haben, was nicht zu verachten war. Nathan, verzeiht, ich schäme mich, sagt, was, und nehmt zur Buße siebenfach den Wert desselben von mir an. Klosterbruder, hört doch vor allen Dingen, wie ich selber nur erst heut an dies mein euch vertrautes Pfand erinnert worden. Nathan, mir vertrautes Pfand? Klosterbruder, vor kurzem saß ich noch als Eremit auf Quarantana unweit Jericho. Da kam arabisch Raubgesindel, brach mein Gotteshäuschen ab und meine Zelle und schleppte mich mit fort. Zum Glück entkam ich noch und floh hierher zum Patriarchen, um mir ein ander Plätzchen auszubitten, allwo ich meinem Gott in Einsamkeit bis an mein selig Ende dienen könne. Nathan: Ich steh auf Kohlen, guter Bruder, macht es kurz, das Pfand, das mir vertraute Pfand. Klosterbruder: Sogleich, Herr Nathan, nun, der Patriarch versprach mir eine Siedelei auf Tabor, sobald als eine leer, und hieß inzwischen im Kloster mich als Laienbruder bleiben. Da bin ich itzt, Herr Nathan, und verlange des Tags wohl 100-mal auf Tabor, denn der Patriarch braucht mich zu allerlei, wovor ich großen Ekel habe, zum Exempel. Nathan: Macht, ich bitt euch. Klosterbruder: Nun, es kommt. Da hat ihm jemand heut ins Ohr gesetzt, es lebe hier herum ein Jude, der ein Christenkind als seine Tochter sich erzöge. Nathan: Wie? Betroffen. Klosterbruder: Hört mich nur aus, indem er mir nun aufträgt, diesem Juden stracks womöglich auf die Spur zu kommen und gewaltig sich ob eines solchen Frevels erzürnt, der ihm die wahre Sünde wider den Heiligen Geist bedünkt, das ist die Sünde, die aller Sünden größte Sünd uns gilt, nur dass wir, Gott sei Dank, so recht nicht wissen, worin sie eigentlich besteht. Da wacht mit einmal mein Gewissen auf, und mir fällt bei, ich könnte selber wohl vor Zeiten zu dieser unverzeihlich großen Sünde Gelegenheit gegeben haben. Sagt, hat euch ein Reitknecht nicht vor 18 Jahren ein Töchterchen gebracht von wenig Wochen? Nathan: Wie das? Nun freilich, allerdings. Klosterbruder: Ei, seht mich doch recht an, der Reitknecht, der bin ich. Nathan: Seid ihr? Klosterbruder: Der Herr, von welchem ich's euch brachte, war, ist mir recht, ein Herr von Vielneck, Wolf von Vielneck. Nathan: Richtig. Klosterbruder: Weil die Mutter kurz vorher gestorben war und sich der Vater nach, mein ich, Gazza plötzlich werfen mußte, wohin das Würmchen ihm nicht folgen konnte, so sandt er's euch, und traf ich euch damit nicht in Darun? Nathan: Ganz recht. Klosterbruder: Es wär kein Wunder, wenn mein Gedächtnis mich betrög. Ich habe der braven Herrn so viel gehabt, und diesem hab ich nur gar zu kurze Zeit gedient. Er blieb bald darauf bei Askalon und war wohl sonst ein lieber Herr. Nathan: Jawohl, jawohl, dem ich so viel zu danken habe, der mehr als einmal mich dem Schwert entrissen. Klosterbruder: O schön, so werd ihr seines Töchterchens euch um so lieber angenommen haben. Nathan: Das könnt ihr denken. Klosterbruder: Nun, wo ist es denn? Es ist doch wohl nicht etwa gar gestorben? Lasst's lieber nicht gestorben sein. Wenn sonst nur niemand um die Sache weiß, so hat es gute Wege. Nathan: Hat es? Klosterbruder: Traut mir, Nathan, denn seht, ich denke so, wenn an das Gute, das ich zu tun vermeine, gar zu nah, was gar zu Schlimmes grenzt, so tu ich lieber das Gute nicht, weil wir das Schlimme zwar so ziemlich zuverlässig kennen, aber bei Weiten nicht das Gute. War ja wohl natürlich, wenn das Christentöchterchen recht gut von euch erzogen werden sollte, dass ihr's als euer eigen Töchterchen erzögt. Das hättet ihr mit aller Lieb und Treue nun getan und müsstet so belohnet werden. Das will mir nicht ein. Ei, freilich, klüger hättet ihr getan, wenn ihr die Christin durch die zweite Hand als Christin auferziehen lassen, aber so hättet ihr das Kindchen eures Freunds auch nicht geliebt, und Kinder brauchen Liebe. Wär's eines wilden Tieres lieb auch nur in solchen Jahren mehr als Christentum. Zum Christentume hat's noch immer Zeit, wenn nur das Mädchen sonst gesund und fromm vor euren Augen aufgewachsen ist, so blieb's vor Gottes Augen, was es war. Und ist denn nicht das ganze Christentum aufs Judentum gebaut? Es hat mich oft geärgert, hat mir Tränen genug gekostet, wenn Christen gar so gern vergessen konnten, daß unser Herr ja selbst ein Jude war. Nathan. Ihr, guter Bruder, müsst mein Fürsprach sein, wenn Haß und Gleisnerei sich gegen mich erheben sollten. Wegen einer Tat, ah, wegen einer Tat, nur ihr, ihr sollt sie wissen, nehmt sie aber mit ins Grab. Noch hat mich nie die Eitelkeit versucht, sie jemand andern zu erzählen. Euch allein erzähl ich sie, der frommen Einfalt allein erzähl ich sie, weil die allein versteht, was sich der gottergebne Mensch für Taten abgewinnen kann. Klosterbruder, ihr seid gerührt, und euer Auge steht voll Wasser? Nathan, ihr traft mich mit dem Kinde zu Darun, ihr wisst wohl aber nicht, daß wenig Tage zuvor in Gad die Christen alle Juden mit Weib und Kind ermordet hatten, wisst wohl nicht, daß unter diesen meine Frau mit 7 hoffnungsvollen Söhnen sich befunden, die in meines Bruders Hause, zu dem ich sie geflüchtet, insgesamt verbrennen müssen. Klosterbruder, allgerechter Nathan, als ihr kamt, hatt ich 3 Tag und Nacht in Asch und Staub vor Gott gelegen und geweint, geweint, beiher mit Gott auch wohl gerechtet, gezürnt, getobt, mich und die Welt verwünscht, der Christenheit den unversöhnlichsten Hass zugeschworen. Klosterbruder, ach, ich glaub's euch wohl. Nathan, doch nun kam die Vernunft allmählig wieder. Sie sprach mit sanfter Stimm, und doch ist Gott, doch war auch Gottes Ratschluss das. Wohlan, komm, übe, was du längst begriffen hast, was sicherlich zu üben schwerer nicht als zu begreifen ist, wenn du nur willst. Steh auf. Ich stand und rief zu Gott, ich will, willst du nur, dass ich will. Indem stiegt ihr vom Pferd und überreichtet mir das Kind in euren Mantel eingehüllt. Was ihr mir damals sagtet, was ich euch, hab ich vergessen. So viel weiß ich nur. Ich nahm das Kind, trug's auf mein Lager, küßt es, warf mich auf die Knie und schluchzte. Gott, auf 7, doch nun schon eines wieder. Klosterbruder, Nathan, Nathan, ihr seid ein Christ, bei Gott, ihr seid ein Christ, ein besserer Christ war nie. Nathan, wohl uns, denn was mich euch zum Christen macht, das macht euch mir zum Juden. aber laßt uns länger nicht einander nur erweichen. Hier braucht's Tat, und ob mich siebenfache Liebe schon bald an dies einz'ge fremde Mädchen band, ob der Gedanke mich schon töte, daß ich meine sieben Söhn in ihr aufs Neue verlieren soll, wenn sie von meinen Händen die Vorsicht wieder fordert, ich gehorche. Klosterbruder. Nun vollends, eben das bedacht ich mich so viel, euch anzuraten, und so hat's euch euer guter Geist schon angeraten. Nathan. Nur muß der erste Beste mir sie nicht entreißen wollen. Klosterbruder. Nein, gewiß nicht. Nathan. Wer auf sie nicht größere Rechte hat als ich, muß frühere zum Mindesten haben. Klosterbruder. Freilich. Nathan. Die ihm Natur und Blut erteilen. Klosterbruder. So mein ich es auch. Nathan. Drum nennt mir nun geschwind den Mann, der ihr als Bruder oder Ohm, als Vetter oder sonst als Sipp verwandt. Ihm will ich sie nicht vorenthalten, sie, die jedes Hauses, jedes Glaubens Zierde zu sein erschaffen und erzogen ward. Ich hoff, ihr wisst von diesem euren Herrn und dem Geschlechte dessen mehr als ich. Klosterbruder, das guter Nathan wohl nun schwerlich, denn ihr habt ja schon gehört, daß ich nur gar zu kurze Zeit bei ihm gewesen. Nathan, wisst ihr denn nicht wenigstens, was für Geschlechts die Mutter war? War sie nicht eine Staufin? Klosterbruder, wohl möglich, ja, mich dünkt. Nathan, hieß nicht ihr Bruder Konrad von Staufen und war Tempelherr? Klosterbruder, wenn mich's nicht trägt, doch halt, da fällt mir ein, daß ich vom selgen Herrn ein Büchelchen noch hab. Ich zog's ihm aus dem Busen, als wir ihn bei Askalon verschachten. Nathan, nun? Klosterbruder, es sind Gebete drin, wir nennen's ein Brevier. Das, dacht ich, kann ein Christenmensch ja wohl noch brauchen, ich nun freilich nicht, ich kann nicht lesen. Nathan, tut nichts, nur zur Sache. Klosterbruder, in diesem Büchelchen stehen vorn und hinten, wie ich mir sagen lasse, mit des Herrn selbst eigner Hand die Angehörigen von ihm und ihr geschrieben. Nathan, o erwünscht, geht, lauft, holt mir das Büchelchen, geschwind. Ich bin bereit, mit Gold es aufzuwiegen, und tausend Dank dazu, eilt, lauft. Klosterbruder, recht gern, es ist arabisch aber, was der Herr hineingeschrieben. Ab. Nathan, einerlei, nur her, Gott, wenn ich doch das Mädchen noch behalten und einen solchen Eidam mir damit erkaufen könnte, schwerlich wohl. Nun, fall es aus, wie's will. Wer mag es aber denn gewesen sein, der bei dem Patriarchen so etwas angebracht? Das muß ich doch zu fragen nicht vergessen, wenn es gar von da ja käme. Achter Auftritt. Daya und Nathan. Daya. Eilig und verlegen. Denkt doch, Nathan. Nathan. Nun? Daya. Das arme Kind erschrak wohl recht darüber. Das schickt Nathan. Der Patriarch? Daya. Des Sultans Schwester, Prinzessin Sitta. Nathan. Nicht der Patriarch? Daya. Nein, Sitta, hört ihr nicht, Prinzessin Sitta schickt her und lässt sie zu sich holen. Nathan. Wen? Lässt Rächer holen? Sitta lässt sie holen? Nun, wenn sie Sitta holen läßt und nicht der Patriarch? Daya, wie kommt ihr denn auf den? Nathan, so hast du kürzlich nichts von ihm gehört? Gewiß nicht, auch ihm nichts gesteckt? Daya, ich, ihm? Nathan, wo sind die Boten? Daya, vorn. Nathan, ich will sie doch aus Vorsicht selber sprechen. Komm, wenn nur vom Patriarchen nichts dahinter steckt. Ab. Daya, und ich fürchte ganz was anders noch. Was gilt's, die einzige vermeinte Tochter so eines reichen Juden wär auch wohl für einen Muselmann nicht übel? Hui, der Tempelherr ist drum, wenn ich den zweiten Schritt nicht auch noch wage, nicht auch ihr noch selbst entdecke, wer sie ist. Getrost, lass mich den ersten Augenblick, den ich allein sie habe, dazu brauchen, und der wird sein, vielleicht nun eben, wenn ich sie begleite. So ein erster Wink kann unterwegens wenigstens nicht schaden. Ja, ja, nur zu, itzt oder nie, nur zu. Ihm nach.